4 Lichtbilder. Die Sonne wandert durch die Welt. Wie die Sonne auf ihrem Weg durch den Raum Sternenkräfte aufnimmt und zu Materie werden lässt, zeigen die beiden ersten Bilder in schematischer Zeichnung. Die beiden anderen Bilder zeigen den Weg des Wanderers durch den Wald. Der ganze Wald ist mit den Abstrahlungen der Bäume durchsponnen. Ebenso hat ein jeder Baum ein Potenzial, sein Kraftfeld rund um den Stamm, um Ast, um Zweig und Blatt. Dazwischen wirken die Strahlen und Wellen, die wir als Licht, als Farbe, als Geruch empfinden, als Kühle und als Wärme. Und alles das saugt an uns und erfüllt uns. Und ganz von selbst kommt die Lust zum Singen und Springen, eine unbewusste Runenübung veranlasst durch den Ansturm der Strahlen und Wellen, die von den Drüsen verarbeitet werden wollen. Und durch Singen und Springen machen wir die Drüsen tüchtig. So ist der Wald ein wahrer Kraftborn, und nun verstehst du auch, liebe Leserin und lieber Leser, dass er, der Wald, der lebendige Dom, heiliger ist als wie alle steinernen kalten Kirchen, die ja letzten Endes genau betrachtet nur tote Nachahmungen des lebendigen Waldes sind. Die Säulen sind die Bäume, der Altar ist der Stein, die Sitze, die Rasenbank, die Decke, der Himmel, die Orgel, das Rauschen des Windes und das Vogelgezwitscher im Walde. Obige Lichtbilder und ähnliche, noch ausführliche Erklärungen brachten meine Vorträge schon 1924 bis 1930. Ich erntete dafür manche Anfeindung.